Ja, also ich darf dazu vielleicht zunächst einmal versuchen, etwas Rahmen von dem abzuschöpfen, was Sie gesagt haben. Es liegt darin etwas sehr Wesentliches, dass nämlich für Sie der Begriff der Meute, der Begriff der Masse vielmehr, nicht, wie es heute vielfach erscheint, ein rein quantitativer Begriff ist. Sondern dass Sie den Begriff der Masse, indem Sie ihn auf den Modellbegriff der Meute beziehen, und auch darin sind Sie wenigstens formal gar nicht so verschieden von Le Bon und von Freud, durch eine Reihe qualitativer Momente bestimmen, wie es die sind, die Sie erwähnt haben, also Jagd, Krieg, der ja dann eine etwas rationalere und gesteigerte und höher entwickelte Stufe der Jagd ist, Klage und das, was Sie Vermehrung nennen. Heute jedenfalls sieht es doch weitgehend so aus, dass der Gedanke an die Vermehrung, und das hat natürlich die bekannten und klaren zivilisatorisch-ökonomischen Gründe, gleichzeitig ersehnt und gefürchtet wird. Und zwar ebenso von den einzelnen Individuen und den einzelnen Familien, wie auch von den Völkern und der Menschheit als Ganze, die in ihrer quantitativen Vermehrung ja die Gefahr ihres Fortbestands in ihren gegenwärtigen Organisationsformen wittert und darüber hinaus überhaupt von dem zum Teil sicher imaginären Zweifel geplagt wird, ob die alte Erde noch fähig sein wird, eine ins Maßlose vermehrte Menschheit überhaupt zu ernähren. Es Wenn gehört, ich da nur eines ja. einwerfen dürfte, diese Idee der Überfüllung der Erde ist ja. übrigens auch sehr alt, sehr alt. Mythisch. Sie kommt schon bei den alten Persern vor. Und sie war immer schon da, auch bei Völkern, die sehr stark auf Vermehrung tendierten und diesen Vermehrungswunsch immer betonten. Eine also, gewisse Ambivalenz ist also da. Also diese Ambivalenz, ich würde hier sagen, diese Ambivalenz ist da und in dieser Ambivalenz steckt sicher das sehr tiefe Bewusstsein, dass auf der einen Seite eigentlich alles mögliche Dasein, alles was überhaupt da sein kann, das Recht hat zu existieren, dass aber auf der anderen Seite durch die Formen, die Institutionen, unter denen die Menschheit gelebt hat und bis heute noch lebt, gleichzeitig jeder neu hinzukommende Mensch am fernsten Horizont etwas wie eine Bedrohung für die Fortexistenz aller anderen ist. Also in dieser Ambivalenz hat auch, würde ich sagen, nicht nur psychologische, sondern auch, wenn auch noch so entfernte, reale Gründe. Aber ich darf vielleicht auf eine Kleinigkeit hier kommen, die mir an Ihrer Vermehrungstheorie doch sehr fruchtbar erscheint. Nämlich, Sie führen an einer Stelle Ihres Buches aus, dass heute die Produktion, also die Vermehrung von Gütern, zu einer Art von Selbstzweck geworden ist oder, wie ich es nennen würde, dass sie fetischisiert worden ist. Dass eben unter den gegenwärtigen Bedingungen der Produktionsapparat und damit die gesamten Produktionsverhältnisse sich überhaupt nur dadurch am Leben erhalten können, dass sie sich einen immer neuen Kreis der Abnehmer für ihre Produkte schaffen. Eben jene merkwürdige Umkehrung zwischen dem Primären und dem Sekundären, dass die Menschen, für die alles angeblich da ist, in Wirklichkeit nur mitgeschleift werden von der Maschine, die aus ihnen selbst gebildet wird. Nun, Ihre Theorie erfüllt an dieser Stelle, glaube ich, doch eine sehr gute Funktion. Nämlich, man könnte wahrscheinlich gar nicht verstehen, dass überall auf der Erde, ohne irgendeinen Unterschied zwischen den politischen Systemen, dieser Kultus der Produktion um der Produktion willen gedeiht, wenn nicht auch in der Subjektivität der Menschen, in ihrem Unbewussten, in dem ganzen archaischen Erbe, das sie haben, etwas darauf ungeheuer stark anspräche. Sonst müsste doch einfach der Einwand, ja warum soll denn immer mehr und mehr und mehr produziert haben, wenn das, was produziert wird, in Wirklichkeit längst ausreicht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dass diese Frage überhaupt nicht gefragt wird. das scheint mir eben doch darauf zu verweisen, dass hier ungeheure libidinöse Quellen mobilisiert werden von diesem Produktionsapparat, auf den dann in den Massen seine eigene konstante und ja schließlich auch sehr problematische Erweiterung sich beziehen können. Also deshalb halte ich diesen Gesichtspunkt zumindest für überaus produktiv, selbst wenn man, wie ich es täte, also geneigt ist, nicht diesen Vermehrungsdrang oder Vermehrungswillen so an den Anfang zu setzen, wie sie es tun. Aber ich darf nun doch vielleicht noch einmal zurückkommen auf die Frage, die ich vorher an Sie gerichtet hatte und auf die Sie bis jetzt noch nicht eingegangen sind, nämlich nach der Differenz nun Ihres Ansatzes und Ihrer Theoreme über die Masse von den Le Bonschen und Freudschen, die ja eben doch auch sehr bekannt sind. Und es liegt ja im Allgemeinen die Fruchtbarkeit oder einer Theorie eben doch sehr wesentlich in den kleinsten Differenzen, in denen sie sich von anstoßenden Theorien abheben. Vielleicht erlauben Sie mir, mehr die Unterschiede zwischen der Freudschen Theorie und meiner zu betonen. Denn ich finde, dass Le Bon ist keine Theorie eigentlich, sondern mehr eine Beschreibung. Ja, das ist eine Beschreibung, eine Deskription und zwar eines relativ engen Phänomens. Auch nicht durchaus klar ist und ziemlich viel. Ich meine, die Massen, die er beschreibt, sind eben wirklich die Massen, die nur in ganz bestimmten Situationen, also bei Feuersbrünsten oder in solchen Theaterbränden, bei solchen Anlässen entstehen und die natürlich gar nicht prototypisch sind für den Begriff der Masse überhaupt. Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn Sie auf den Freud eingehen als auf den Le Bon. Und da nun, was Freud anlangt, wäre doch einiges zu sagen. Freud spricht eigentlich von zwei konkreten Massen. Die eine ist, die er als Beispiele gibt, die eine ist die Kirche und die andere das Heer. Und dass er zwei hierarchisch gegliederte, nennen wir es Gruppen, aussucht, um seine Massentheorie zu erklären, scheint mir schon sehr, sehr, sehr charakteristisch für ihn. Ich betrachte ja die Masse nicht als etwas hierarchisch gegliedertes. Das Heer ist für mich gar keine Masse. Das Heer ist eine Ansammlung von Menschen, die durch eine bestimmte Befehlsstruktur so zusammengehalten werden, dass sie eben nicht zur Masse werden. Es ist bei einem Heer ungemein wichtig, dass durch einen Befehl 5 Leute, 2 abgespalten werden können, 300 werden als Einheit irgendwo anders hinsetzt. Das Heer ist jederzeit spaltbar. Es kann manchmal unter einem bestimmten Augenblick, in Augenblicken der Flucht oder eines vielleicht sehr vehementen Angriffs zur Masse werden. Aber das Heer in meinem Sinn ist überhaupt gar keine Masse. Es ist also schon ganz bedeutsam, dass Freud seine Theorie am Heere exemplifiziert. Eine andere Sache, die ich als doch wichtigen Unterschied hervorheben möchte, ist, dass Freud ja eigentlich nur von Massen spricht, die einen Führer haben. Er sieht immer einen Einzelnen, auf den sich die Masse bezieht. Nun gibt es aber Massen ganz... Das hängt mit der Theorie des Urvaters natürlich, Hordenvaters zusammen. Ja. Nun gibt es aber, und da glaube ich, werden Sie mir vielleicht beipflichten, auch Massen ganz anderer Art. Eine Fluchtmasse zum Beispiel. Ein Mensch an einem Ort sind plötzlich bedroht von einer gemeinsamen... Ja, die fasst er ja als Dekomposition der Masse. Ganz konsequent von seinem Standpunkt aus. Nein, ich glaube, da muss man einen Unterschied zwischen Fluchtmasse und Panikmasse. Panikmasse, ja. Die Fluchtmasse ist noch in einem Massenzustand begriffen. So wie eine fliehende Herde, wenn alle zusammen fliehen. Die Panik ist dann eine Desintegration. Eine Auseinanderbrechung der Masse, in der, wenn jeder Einzelne einfach sein eigenes Leben, sein eigenes Leben retten will. Nicht? Also die Fluchtmasse, die noch nicht panisch ist, die noch eine Einheit ist, hat keinen Führer. Sie hat eine Richtung. Die Richtung ist von der Gefahr weg. Trotzdem bietet sie ganz ausgesprochene Massenerscheinungen, die man im Einzelnen erklären kann, nicht? Und die sehr wichtig sind. Ich glaube auch, dass die Hetzmasse nicht immer einen Führer hat. Sie werden mit Recht einwenden, dass sehr oft Hetzmassen von bestimmten Demagogen aufgehetzt werden. Ich werde sie auf einen vor allem lenken, in der vollgeschichtlichen Phase ist das immer so gewesen, dass gerade die Hetzmassen nicht spontan, sondern manipuliert waren. Ja. Das war schon während der Kreuzzüge, während der Pogrome der Kreuzzüge war es auch schon so. Das ist sicher vollkommen richtig. Trotzdem, glaube ich, gibt es eine Hetzmasse, bevor und jenseits dieser dirigierten, auf einen Führer bezogenen Masse. Dann gibt es andere Fälle, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ich auch die Festmasse darstelle. Ja. Und das ist ja wohl ein Fall, der mit einem Führer überhaupt nichts zu tun hat. Da handelt es sich um eine Ansammlung von Menschen, um eine große Menge von Produzierten, dass sie gemeinsam genießen wollen, in einem Zustand der Freude und Erregung. Da bewegt sich alles durcheinander, da ist nicht einmal von einer wirklichen Richtung mehr zu sprechen. Und von Führer ist da wirklich keine Rede mehr. Ich glaube also, dass der Freudsche Begriff der Masse doch zu sehr vom Le Bonschen abhängt. Er hat ja auch... Er hat sich darauf bezogen. Er ist ja eigentlich ein Kommentar oder eine genetische Interpretation der Phänomenologie der Masse von Le Bon. Und nun hätte ich auch noch zu sagen, dass selbst wenn man an diesen eingeschränkten Fall der Masse denkt, wie ihn Freud nach der Le Bonschen Schilderung zu erklären sucht, auch weitere Einwände kommen. Und da geht es mir nun vor allem um den Begriff der Identifikation. Ich halte diesen Begriff nicht für völlig durchdacht, nicht für präzis genug, nicht für wirklich klar. Freud sagt an vielen Stellen seiner Werke, wenn er von Identifikation spricht, dass es sich eigentlich um ein Vorbild handelt, dass das Kind zum Beispiel sich mit dem Vater identifiziert und eigentlich wie der Vater werden möchte. Der Vater ist das Vorbild. Nun ist das sicher richtig, aber was wirklich geschieht in dieser Beziehung zum Vorbild, ist noch nie genau ausgeführt worden. Und Sie werden sicher etwas erstaunt gewesen sein, dass in meinem Buch ein so großer Teil den Problemen der Verwandlung gewidmet ist. Der zweite Band soll noch viel mehr von Verwandlung enthalten. Ich habe mir da wirklich zur Aufgabe gemacht, alle Aspekte der Verwandlung ganz von Neuem so zu untersuchen, dass ich dann wirklich feststellen kann, schließlich, was ein Vorbild eigentlich ist, was wirklich vorgeht zwischen Vorbild und dem, der sich ein Vorbild nimmt. Und erst dann wird man vielleicht klarere Begriffe über Identifizierung haben können. Solange das nicht der Fall ist, würde ich eher dazu neigen, den ganzen Begriff der Identifizierung zu vermeiden. Sie werden ihn auch in meiner ganzen Darstellung der Masse nie finden. Ich versuche wirklich, ganz ohne die Identifizierung auszukommen. Ja, ich habe nur einige Punkte jetzt erwähnt, die mich von Freud trennen. Diese Kritik scheint mir in sehr vielen Punkten außerordentlich fruchtbar und richtig. Und zwar deshalb, weil Freud an dieser Stelle ja wirklich durch seine Grundtendenz eigentlich überhaupt die Theorie der Gesellschaft durch eine auf das Kollektive erweiterte individuelle Psychologie zu ersetzen, immer wieder auf die Invarianten, auf die unveränderlichen Grundquanten des Unbewussten kommt und dabei wesentliche historische Modifikationen außer Acht lässt, und dadurch bleibt dann seine Sozialpsychologie so ein bisschen abstrakt. Also ich würde völlig dem zustimmen, dass etwa Heer und Kirche keineswegs einfach unter den Begriff der Masse zu bringen sind, ja, sondern dass sie Reaktionsbildungen darauf sind, in denen zwar dieses archaisch massenhafte Moment, das auch Freud im Auge hatte, auch als ein Moment vorkommt, aber doch wesentlich gerade durch die hierarchischen Momente und auch eine bestimmte Art der Rationalität negiert und gebändigt wird. Und wenn man das natürlich weiterführt, so wird man dazu kommen, dass man gerade auch die sogenannten Massenphänomene, mit denen wir heute es zu tun haben, gar nicht so einfach als primäre Manifestationen der archaischen Masse auffasst, wie Freud es während des Ersten Weltkrieges getan hat, sondern dass man Reaktionsbildungen darin erblickt, eben Regressionen auf gesellschaftliche Stadien, die mit dem Gegenwärtigen eigentlich gar nicht mehr vereinbar sind. Was das Fest anlangt, so ist es sicher ganz richtig, dass also von Führertum bei Festen eigentlich nicht die Rede sein kann. Ich darf vielleicht hier aufmerksam machen auf die schon vor vielen Jahren erschienene, sehr bedeutende Arbeit des französischen Kulturanthropologen Roger Caillois über das Fest, indem er nun gerade das Fest ableitet als eine Reaktionsbildung, als eine Umkehrung der hierarchischen, sehr strengen Riten innerhalb barbarischer, sehr starrer Gesellschaften, die gewissermaßen nur dadurch ihr eigenes institutionelles Fortleben sich erhalten können, dass sie ihre Regeln umkehren und in bestimmten Ausnahmesituationen genau das erlauben, ja sogar zur Pflicht machen, was sonst verboten ist. Also in diesem Sinn wäre auch das, was Sie die Festmeute oder Festmasse nennen würden, selber auch ein geschichtlich dynamisches und kein primäres Phänomen. Wenn ich vielleicht eines noch sagen darf, dann ist es, dass mir den größten Eindruck in Ihrem Buch gemacht hat, ein Moment, das nun weniger in die Theorie der Masse als in die allerdings von dieser unabtrennbare, ihr korrelativ zugehörige Theorie der Macht gehört, nämlich Ihre Theorie des Befehls, die mir deshalb so eminent aufklärend und wesentlich erscheint, weil sie etwas aussprechen, was, und ich darf hier wieder vielleicht an unsere Dialektik der Aufklärung erinnern, sonst hinter der Fassade der Gesellschaft weitgehend verschwindet, dass nämlich, sei es auch noch so entfernt, hinter allen sozialen, im prägnanten Sinn sozialen, gebilligten, sozial geforderten Verhaltensweisen etwas wie die unmittelbare physische Gewalt, also die Drohung der Vernichtung steht. Und ich glaube, nur wenn man sich darüber klar ist, dass die Sozietät und damit die Selbsterhaltung des Menschen selber überhaupt zu ihrer Substanz die Todesdrohung hat, nur dann kann man der furchtbaren Verschränkung von Überleben, wie Sie es nennen, und Tod recht inne werden, wie Sie sie formuliert haben. Ich glaube, es wäre deshalb schön, wenn Sie zum Ende nun einfach noch ein paar Worte über Ihre Theorie des Befehls sagen wollten, Herr Kalin. Das will ich ja gerne tun, obwohl es sich nicht in ganz wenigen Worten sagen lässt. Ich leite den Befehl biologisch von dem Fluchtbefehl her. Ich glaube, dass die Drohung eines Tieres, das sich von anderen Tieren nährt, zu Flucht diese Tiere führt. Ein Löwe, der auszieht, nicht da und sich durch Brüllen zu erkennen gibt, hat die Wirkung auf andere Tiere, dass sie alle vor ihm fliehen. Und das scheint mir der Keim zum Befehl zu sein, wie er sich später entwickelt hat und bei uns zu einer sehr wichtigen Institution geworden ist. Es ist ursprünglich ein Fluchtbefehl. Er treibt ein Gefährdetes vom Gefährlichen weg. Und das ist nun sehr wichtig, denn ich glaube... Also wie die Mutter heute noch dem Kind die ersten Befehle erteilt, damit es nicht in die Trambahn rennt. Das wäre sozusagen das Modell eines Befehls. Ja. Nun, in unserer Gesellschaft ist dieses Modell verwendet worden, es ist geradezu eingebaut worden in unsere Gesellschaft. Es werden Befehle erteilt, nicht wahr? Ohne dass Menschen vielleicht dessen bewusst werden, dass sie damit eine Todesdrohung mitempfangen. Aber wie immer Befehle gegeben werden, diese Todesdrohung steht dahinter. Und durch die Vollstreckung von Todesurteilen, wie man sie in den meisten Gesellschaften gewöhnt ist, wird eigentlich dem Befehl immer seine Furchtbarkeit zurückgegeben. Man warnt, wenn du oder ihr nicht das tut, was man von euch verlangt, dann wird eben das geschehen, was in dieser Hinrichtung sich vor euch abspielt. Jede Hinrichtung wendet sich ja an die anderen, an die nicht hingerichtet werden. Und dann, um nur ganz kurz noch einen Punkt zu erwähnen, bin ich durch eine Betrachtung des Befehls dazu gekommen, dass der Befehl sich zerlegen lässt in das, was seinen Antrieb ausmacht, seine eigentliche motorische Energie, die zu seiner Ausführung führt, und in einen anderen Teil, den ich den Stachel des Befehls nenne. Dieser Stachel hat genau die Gestalt des Befehls, seinen Inhalt, und er bleibt in dem zurück, der einen Befehl ausgeführt hat. Es ist also so, dass wenn ein Mensch einen Befehl ausgeführt hat, er sich keineswegs darüber gefreut hat, er weiß es vielleicht nicht, er denkt vielleicht nicht darüber nach, aber der Stachel dieses Befehls bleibt in ihm. Und dieser Stachel ist völlig unveränderlich. Das ist besonders wichtig. Menschen können also Befehlsstacheln in sich speichern und diese mögen Befehlen entstammen, die sie vor 20, vor 30 Jahren empfangen haben. Es ist alles in ihnen da und es will alles wieder durch eine Art von Umkehrung wieder hervorkommen. Die Menschen wollen sich befreien von diesen Stacheln. Sie fühlen sich gedrückt von diesen Stacheln. Und sie suchen oft nach Situationen, die eine genaue Umkehrung der ursprünglichen Befehlssituation vorstellen, damit sie sich ihrer Stachel entledigen können. Es ist klar, zu welchen Konsequenzen diese Auffassung führt. Es ist einfach so, dass jeder Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, in irgendeiner Form Befehlsstacheln hat. Es können ihre so viele werden, dass er zu ganz monströsen Taten veranlassen wird, eben weil er erstickt an seinen Befehlsstacheln. Ich glaube, das ist ganz kurz so ich glaube, das ist doch eine Sache, die außerordentlich bedenkenswert ist, vor allem, weil in ihr originär und auf eine sehr unkonventionelle Weise sich ausdrückt, dass dadurch, dass die Drohung unmittelbarer Gewalt fortlebt in allen Vermittlungen, jeder Versuch, aus dieser Sphäre überhaupt hinaus zu gelangen, in dem Bann einmal dieses mythischen Kreislaufs verbleibt, nämlich wieder das anzutun, was einem angetan worden ist. Und der großartige Satz von Nietzsche, dass es gelte, dass der Mensch erlöst werde von der Rache, der spielt ja genau auf den Sachverhalt an, den Sie hier nennen. Und indem Sie ihn nennen, indem Sie also in Ihrem Buch diesen Bann selber bezeichnen, will Ihr Buch, wenn ich Sie richtig verstehe, eben dem dienen, dass man dadurch, dass man gleichsam das Losungswort dieses Bannes nennt, das Wort nennt, auf das die Menschen verhext sind, dass es dann doch schließlich einmal gelingt, aus diesem Bann herauszutreten.